herzlich willkommen zum Uncast, Episode 261 ist heute angesagt. 10 Jahre und noch fit. Och Mann, ist das ein Alter? Tja, zumindest bei Smartphones, ja? Oder Smartphone-Betriebssystemen, da ist das gar nicht schlecht, ja, muss man schon sagen. Und wenig Zeit heute. Ich komme sofort zum Thema, ja, Android wird 10. Wahnsinn, ja. 2005 hat die Entwicklung von Android begonnen, deswegen ist es auch richtig, dass man dieses Datum nimmt und nicht etwa das Erscheinen des ersten Android-Telefons. Denn Android gibt's ja, wie gesagt, schon länger. Ja. Das dürfte auch einige Sachen klären, ja, was immer wieder vorgeworfen wurde. Also 2005, ja, im Juli 2005, da wurde Android geboren und hat dann eben seine tolle Erfolgsgeschichte fortgesetzt. Und es ist noch nicht in die Jahre gekommen, wie man so schön sagt, für ein Betriebssystem oder überhaupt im Elektronikbereich. Ist natürlich 10 Jahre eine ganze Ewigkeit. Aber man muss sagen, es ist noch nicht angestaubt, es wirkt noch nicht angestaubt. Ja, Google hat immer gut das System weiterentwickelt. Wenn man sich heute zum Beispiel mal die Version 1.1 von Android anguckt, dann ist das, also das kann man gar nicht mehr sagen, was für ein Unterschied das ist. Das ist unglaublich. Heutzutage ist Android einfach, hat sich komplett gewandelt, auch vom Design her. Und deswegen denke ich, ist das auch, oder das ist auch der Grund eben, warum Android immer noch so frisch wirkt. Trotz den schon 10 Jahren ist das schon fast ein Methusalem, ja. Da. Nicht zu fassen, ja. Aber was anderes hat mich diese Woche eigentlich noch mehr beschäftigt. Und zwar war das die Ankündigung vom OnePlus 2. Ja, OnePlus One, ja, OnePlus 2 hört sich schon nicht mehr so gut an. Aber auf jeden Fall, da gab es immer so ein paar Häppchen. Und das neueste Häppchen war, dass das OnePlus 2, und zwar das wurde offiziell gesagt, es ist also kein Gerücht, sondern es ist Tatsache, hoffe ich jedenfalls, dass das OnePlus 2 4 GB des neuen LPDDR4 RAM drin hat. Und das ist meiner Meinung nach eine interessante Sache. Eine Überlegung wert, da mal vielleicht ein bisschen tiefer zu graben. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen irritiert, möchte schon fast sagen, geschockt über viele Kommentare von Leuten, die ja das vielleicht, also ohne das jetzt, ich will das nicht böse rüberbringen, aber ohne, dass die weitreichende Kenntnisse haben vom Android-Betriebssystem, die dann sagen, ja, das ist doch unnütz, ja, da hat weniger auch genügt. Nein. Ja, erstmal, das OnePlus 2 kommt ja auch mit einem 64-Bit-Prozessor natürlich. Entsprechend braucht man schon mal gleich 4 GB, um den Prozessor richtig auszureizen. Die anderen Sachen, sag ich mal, ist Makulatur, muss man ganz klar sagen. Ja, also für den 64-Bit-Prozessor richtig ausreizen, ich sag's ja immer wieder, ja, es tut mir leid, aber ich kann es eben nicht begreifen, dass es Firmen gibt, die einen 64-Bit-Prozessor rausbringen ohne genug RAM. Ja, und genug RAM ist ab 4 GB. Und so viel bringt das OnePlus 2 jetzt raus. LPDDR4 RAM, das ist extrem schnell und damit, so die Aussage auch, kann mit demselben Strombedarf, ja, eben auch die fantastische Leistung erreicht werden, wie zum Beispiel doppelte Ausführungsgeschwindigkeit, ja, und das sollte ja schon mal was heißen. Also, es ist nicht so, dass dieser Speicher jetzt besonders viel Strom verbraucht, er ist sehr effektiv und damit auch eben kein Nachteil. Interessant, dass diese Art von Speicher gewählt wurde. Die Größe ist ja natürlich dann auch entsprechend gut gewählt für den Snapdragon 810 Prozessor. Am 27. Juli soll das Ganze dann auch komplett offiziell vorgestellt werden. Ja. Aber um diese Kommentare mal aufzufassen, zu diesen 4 GB RAM. Es ist einfach so, dass ich denke, das hat was mit der komplizierten Speicherunterteilung zu tun. Das verstehen viele Leute nicht so richtig anscheinend. Es ist auch ziemlich heftig. Es gibt RAM, RAM und RAM. Ja, Tatsachen. Und noch nicht, und von diesen 3 RAM-Speichern, ja, sozusagen, gibt es nochmal weitere Unterscheidungen, aber die schenke ich mir heute mal. Ja. Also zunächst mal gibt es den Hauptspeicher. Ja, den Hauptspeicher. Das ist der Speicher, in dem die Programme, die Apps ausgeführt werden. Dieser Speicher wird dann benutzt, wenn eine App also direkt benutzt wird. Ja. Und auch wenn diese aktiv im Speicher bleiben soll, also aktiv bleiben soll. Alles, was zum Beispiel im Hintergrund läuft, braucht diesen Hauptspeicher. Dann gibt es noch den Internal Storage sozusagen, manchmal auch Phone Storage genannt. Ja. Dort werden Programme, also die Apps abgelegt und Daten. Wie gesagt, ich schenke mir jetzt die beiden Unterscheidungen, wobei es ist in Wirklichkeit noch viel komplizierter, ja, als das, was jetzt da, wie ich das jetzt darstelle. Ja. Und dann gibt es nochmal den externen Speicher, wie zum Beispiel eine SD-Karte, muss aber auch nicht unbedingt extern sein. Das kann auch eine interne SD-Karte sein, wird immer noch leider von vielen Herstellern so verbaut. Ja. Die haben gleich 2 Nachteile. Einmal wird es nicht als voll als Gerätespeicher erkannt und zweitens kann man oftmals dort auch nicht die Programme rüberschieben per App to SD, weil das ja eben kein echter externer Speicher ist, sondern ein, naja, ein interner, eine interne SD-Karte. Ja, dann, da muss also auch die Software von dem Gerät quasi dann vorgaukeln, ja, das ist eine richtige SD-Karte mit allen Vor- und Nachteilen dann. Ja. So. Der Speicher, wo die Apps abgelegt werden und die Daten von den Apps, ist extrem wichtig. Ja, wichtiger noch als diese interne oder externe SD-Kartenspeicher. Ja, das ist klar, weil man kann nur so viele Apps und so viele Daten von den Apps nutzen, wie hier speicherfrei ist. Ja, das nützt überhaupt nichts, wenn man 32 GB SD-Kartenspeicher drin hat, wenn das Programm und das auch meiner Meinung nach wieder total blödsinnige Beharren auf diesem Phone Storage, Internal Storage bei vielen App-Entwicklern, ja, auch Google macht damit, ist blödsinnig, aber ist entscheidend. Das heißt, wenn ihr wenig interne RAM habt, interner Speicher, ja, dann könnt ihr eben nicht viele Apps installieren, nicht viele Apps nutzen. Sei denn, diese Apps haben wieder App-to-SD-Funktion, dann könntet ihr unter den meisten in den meisten Fällen, wie eben gesagt, dann das eben auf die SD-Karte installieren. Aber das Wichtigste, der wichtigste Speicher für die Programme auszuführen und für die Performance, vor allem für die Performance, ist eben der interne Hauptspeicher. Der Arbeitsspeicher RAM. Ja, und da ist eben die, gibt es eine ganz einfache Regel. Ja, das ist ein Linux-System. Ja, Android ist ein Linux-Derivat im Prinzip. Und dort zählt vor allem eins: Hauptspeicher, Hauptspeicher, Hauptspeicher. Und man kann nie genug Hauptspeicher haben, um das so klipp und klar mal zu sagen. Ja? Das hängt einfach damit zusammen mit der Funktionsweise, insbesondere von diesem Android Task Manager. Ja? Das ist ja so, wenn der Speicher, der Hauptspeicher voll ist, ja, dann wird eine App, die vorher, die alt ist und vorher oder die eben nicht zuletzt in Benutzung war, die wird ja dann beendet, ja, damit die neue App, die man zum Beispiel startet, Platz hat. So, jetzt denkt man, naja, aber ich habe ja keine so großen Programme und so viel läuft ja auch nicht hinterher, tja, aber nebenbei und so, tja, aber es ist nun mal so, dass alle Programme, die man startet, bleiben im Hauptspeicher, ja, und verbrauchen den, bis dann irgendwann der Speicher aufgebraucht ist und eine andere App den Speicher benötigt, dann wird eben die zuletzt genutzte gelöscht. Oder die zuerst genutzte gelöscht, wenn man die nicht mehr braucht. So. Dazu kommen noch Tasks, die im Hintergrund laufen. Die werden natürlich nicht gelöscht. Also die werden auch nicht beendet, wenn jetzt der Speicher voll wäre und man ein Programm ausführen möchte, dann kommt eine Fehlermeldung. Ja, das kriegt man aber in der Regel normalerweise nicht, weil immer genug Platz noch vorhanden ist von alten Apps, die geschlossen werden können. Ja, so. Jetzt ist es aber so, dass nicht nur die App geschlossen wird, da wird also so ein, zumindest mal so einige Informationen werden zwischengespeichert, ja, auf dem internen Speicher wiederum. Wie die App, zum Beispiel wie der Status der App ist, ja, beim Browser zum Beispiel die letzte URL, die aufgerufen wird, denn wenn man diese App dann wieder startet, dann sollte es eigentlich an der Stelle weitergehen. Ja, aber die App wird komplett neu geladen und auch eben die Webseite zum Beispiel wird komplett neu geladen. Das Problem dabei ist, also das ist gut, das ist sehr gut. Der Android Task Manager ist super effizient, solange genug Speicher vorhanden ist, für das Ganze richtig gut zu managen. Ja. Wenn dann aber der Punkt kommt, wo der Speicher sehr stark benutzt ist, dann ist Android ständig am Hin- und Herschaufeln von Speicher. Ja. Und das kostet nicht nur Zeit, sondern auch Energie. Und was man aber jetzt nicht machen sollte, ist, das habe ich glaube auch schon zum 100. Mal gesagt, aber ich sag's immer gerne wieder, weil mittlerweile sogar Hardwarehersteller hingehen und klatschen das als Standardsoftware auf ihre Handys und bringen damit die Leute teilweise in Bedrängnis, weil dann das Handy noch langsamer wird. Ja. Bei manchen Sachen ist es vernünftig, aber generell sollte man nicht eingreifen in diesen Prozess. Es gibt eben so Taskmanager, da kann man dann per Knopfdruck alle Tasks schließen lassen. Nur das Dumme ist, also alle Tasks, die nicht aktiv sind. Ja. Das Dumme dabei ist natürlich, dass alles, was man geschlossen hat, dann eben komplett wieder neu eingeladen werden muss. Und das sind die Benutzer normalerweise nicht gewohnt. Wenn ich also einen Kalender, der startet beim Starten vom Handy wird da schon im Hintergrund was geladen, so wird das alles beendet, dauert es Ewigkeiten, bis zum Beispiel dann diese App wieder auf den Schirm kommt, ja. Und das tut die Benutzung wirklich zu einem Wahnsinn machen. Selbst auf einem schnellen Gerät, vom Prozessor her schnell zum Beispiel, wird es dann merklich langsam und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel dann Oberflächen anfangen zu ruckeln. Ja. Wenn Android damit beschäftigt ist, Apps hin und her zu schaufeln, ja, ich würde gerne den Begriff swappen benutzen, ja, aber das geht nicht, weil bei Linux ist Swap eigentlich was anderes, ja. Aber im Prinzip von der Art her könnte man sagen, okay, das ist nun mal so, dass es Schwierigkeiten gibt, ja, wenn eben Apps beendet werden ständig und neu geladen werden. So. Um es nochmal jetzt vom Anfang zurückzugreifen, selbst wenn ihr keine Riesenspiele habt, selbst wenn ihr immer nur eine Anwendung scheinbar nutzt, euer Speicher ist irgendwann voll und Android fängt an zu swappen. Hat er genug, nein, nicht zu swappen, sondern eben die Tasks zu beenden und die neuen Tasks zu starten, ja, die ihr gerade braucht. Dabei lasse ich jetzt einmal komplett weg mit Programmen, also die Überlegung lasse ich komplett weg mit Programmen, die sich dann in den Hauptspeicher schreiben und dort bleiben, auch wenn die nicht braucht. Leider gibt es immer mehr Apps, die das tun, weil die Programmierer denken, ihre App sei die wichtigste überhaupt und die wollen verhindern, dass diese App beendet wird, um dann wieder neu gestartet zu werden, damit die Benutzer nicht so lange warten müssen. Ist zwar lieb von den Programmierern, von den App-Programmierern, aber wenn das jeder machen würde, dann wäre Android das ganze Task-System wäre dann hin, Ja, das geht nicht, das darf man nicht machen. Das ist ganz, ganz übel als Developer, wenn man das macht. Das lasse ich jetzt mal ganz außen vor. Dieses Hin und Her Veränderung, also diese Änderung von den Tasks, das ist eben das große Problem. Und wenn genug Speicher vorhanden ist, noch dazu schneller Speicher, dann läuft das Telefon einfach flüssiger, weil nicht so oft, ja, größere Datenmengen gelöscht werden müssen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Trotzdem könnt ihr auch nochmal einen Aussetzer merken, selbst bei 4 GB, ja, könnt ihr vielleicht nochmal einen Ruckler merken, wenn ihr vorher etwas Größeres geladen habt. Von daher ist es schon richtig, je größer die Programme, ja, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auch anfängt zu ruckeln. Aber eben auch, wenn ihr nur ganz kleine Apps benutzt, ja, irgendwann, wenn ihr das 24 Stunden anhabt, ja, dann habt ihr das Problem. Übrigens in dem Sinne auch, ja, das ist unter anderem ein Grund, warum Leute, die ihr Handy nachts ausschalten, viel weniger Probleme mit ihrem Smartphone haben, als die Leute, die das immer anlassen. Ja, ich kann das beobachten. Ich hab ein Gerät, das benutze ich als Musikplayer. Ja, das ist faszinierend. Ich habe nur diese Musik-App drauf und einen Timer. Ja, mehr wird auf diesem Handy überhaupt nicht benutzt. Und trotzdem wird es immer langsamer und langsamer und langsamer und langsamer. Ja. Das kann ich auch nur am Rande erklären, warum das so ist. Aber Tasks, der Speicherverbrauch, das sind halt sehr, sehr komplizierte Mechanismen auf Android-Geräten. Deswegen heißt es zum Beispiel auch bei Linux, ja gut, es gibt Small Linux, die können mit sehr wenig Ressourcen auskommen. Android wäre so eins. Android kommt ja mit sehr, sehr wenig Ressourcen aus. Aber je mehr Ressourcen, je mehr RAM man hat, desto schneller läuft das ganze System. Bei Linux ist es ja sogar so, dass dann irgendwann die Swap-Partition greift. Ja, man muss also so einen Auslagerungsspeicher auf der Festplatte machen. Der ist immer doppelt so groß, wie der Speicher, den man drin hat. Das heißt, wenn man zum Beispiel 4 GB RAM hat, sollte man 8 GB Swap-Speicher nehmen. Und dann wird das ausgelagert. Und wenn dann der Hauptspeicher voll ist und ein Programm muss ausgeführt werden, dann wird ein Teil auf die Festplatte ausgelagert und damit wieder echter Speicher frei ist. Ja, so ähnlich könnte man das sehen, nur dass der nicht ausgelagert wird, sondern dass einfach die App beendet wird, um den Speicher freizugeben. Und das macht euer Gerät langsam. So. Und dann werdet ihr mal sehen, wie ein 64-Bit-Prozessor mit 4 GB RAM arbeitet, wie schnell, flüssig, ja, auch bei normalen Anwendungen. Du brauchst ja keine Spiele, ja. Ich rede jetzt nur von der Oberfläche, Anwendungen hin und her schalten zwischen den Anwendungen, wie schnell, schön und flüssig das ist im Vergleich zu dem selben Gerät mit demselben Prozessor, zum Beispiel nur mit 2 GB RAM. Da schlafen euch die Füße ein. Im Vergleich dazu. Ja. So sieht das aus. Gut. Jetzt habe ich so lang rumgemacht, die Leute, die natürlich sagen, okay, spartanisch soll das Telefon sein, ja, man muss ja nicht alles haben. Das ist natürlich auch gegen dieses Argument immun, ist ja auch okay so. Nicht jedes Gerät braucht eben volle Power, nur man muss da eben aufpassen, wenn man das weiß, ist es sehr schön. Ansonsten ist es einfach nur noch frustrierend, wenn die Leute dann sich ein Handy holen und das ruckelt am laufenden Band und da kommt der Bekannte mit seinem Hype-Phone, ja, packt das aus und zack, zack, zack, alles super flüssig, wow, cool. Ja, und dann fällt in das Gesicht runter, ja, nächster Gang ist dann zum Apple-Händler, ja. Und das hat damit eben auch zu tun. Multitasking hat eben seinen Preis und dieser Preis heißt RAM. Ganz genau. News. In den News gibt's Neues von Yola. Leider nichts Gutes. Yola streicht die Hardware-Abteilung zusammen. Das bedeutet, dass es zwar noch das Sailfish OS gibt, dann in Zukunft aber keine direkten Geräte mehr von Yola. Es ist sehr schade, aber es war abzusehen, weil zum Beispiel an dem Smartphone hat sich nichts getan. Der Anschluss ist komplett verloren. Ja. Auch hier sind wir wieder bei den technischen Daten, ja, und auch bei Sailfish OS braucht man noch ein bisschen Power, ja. Was das natürlich dann bedeutet für die Entwicklung, die jetzt hier angekündigt waren, also, glaube ich, ein Tablet oder so, das wird sich dann noch zeigen, aber naja, Gut, es war wie gesagt abzusehen. Vielleicht kann Jolla jetzt auf eine Hardware-Plattform zurückgreifen, die etwas schneller entwickelt wird, aber eben mit dem Sailfish OS kompatibel ist. Sollte auch kein großes Problem sein, denn Jolla ist, denn Sailfish OS ist ja auch irgendwo ein Derivat wiederum von Android beziehungsweise eben von Linux, und deswegen sollte es also machbar sein für das meiner Meinung nach ziemlich kompetente Team von Jolla. Und wenn es dann noch die Hardware gibt zu erschwinglichen Preisen mit Sailfish OS, ja, also ich kann es mir vorstellen. Ja. Die nächste Alternative übrigens zu Android oder an Android Geräten gibt auf, ja, der Hersteller Geeks Phone, ja, wird ja nicht mehr sein. Wie ich so bei Heise so schön steht, die Revolution ist vorbei. Ja. Das Problem sind halt die fehlenden Ressourcen, und zusammen mit der Firma Silent Circle hat die Firma Geeks Phone auch dieses Black Phone entwickelt, ein abhörsicheres oder ein sichereres Android-Gerät, das besonders gut geeignet gewesen ist für brisante Daten. Ja. Silent Circle ist die Firma des PGB-Erfinders Phil Zimmermann, und von daher hat man sich eben sehr viel versprochen. Leider hat es nicht so hoch, nicht so groß eingeschlagen. Warum? Tja, da kann man nur spekulieren. Es wurde in der Presse kaum wahrgenommen. Vielleicht hatten die Angst gehabt, dass dann irgendwann was weiß ich, vor allem die amerikanischen Kollegen, dass dann irgendwann die NSA vor der Tür steht, wenn man dieses Produkt so hypt. Ja, das ist leider kein Witz mehr. Und jedenfalls waren die Pressemitteilungen darüber lächerlich. Entsprechend hat es auch kaum jemand gewusst von den Normalbenutzern. Selbst die immer jammern wegen Datenschutz und so weiter, die haben das fast nicht mitbekommen. Ja, sag mal ehrlich, habt ihr von dem Blackphone, habt ihr das schon als ernsthafte Alternative wahrgenommen? Wann habt ihr davon schon mal gehört? Und da werden halt wahrscheinlich viele sagen, ja, gut, da war mal was, aber mehr weiß man nicht. Und immerhin, wenn ihr den Android-Podcast hört, ja, dann gehört ihr mal schon nicht mehr zu den Normalos, sag ich mal. Ganz klar. Tja, was ist also jetzt los? Tja, schade, es war ein kleiner Innovationsmotor für Sicherheit auf oder mit Android. Und jetzt müssen wir halt mal warten, ob da eine andere Firma vielleicht diese Lücke früher oder später füllen kann. Eigentlich bräuchte man ja nur ein OS, ja, und kein Gerät. Das war auch vielleicht wieder der Fehler von dieser Firma. Man hätte einfach ein OS entwickeln sollen, auf das sich auf bestehende Geräte flashen lässt. Vielleicht noch eine Zusammenarbeit mit dem Hersteller, ja, das Telefon, damit das erleichtert wird, dieses neue, sichere, abgeschottete OS zu installieren, und alles wäre gut. Aber nein, so sieht man halt, das Hardware-Geschäft ist hart umkämpft und da kann man keinen Blumentopf mehr gewinnen wollen. Naja. So, was haben wir noch? Beispielsweise Sony bleibt im Smartphone-Geschäft. Tja, während Geeks Phone am Ende ist, Jolla sein Hardware streicht, hat Sony gesagt, wir bleiben bei den Smartphones, bei den Tablets. Im Gegensatz dazu gab es nämlich vor einigen Monaten eine Meldung, die besagt hat, dass Sony ihre Sparten verkauft, ihre Mobile-Sparten. Ja. Und offenbar ist das jetzt vom Tisch. Ich weiß zwar nicht, was da intern läuft, ja, ob der jetzt meint, okay, Sony hat weiterhin die Oberhand über die Sparten, die werden aber jemand, also verkauft oder beziehungsweise einer anderen an einem Sony-Bereich zuge schustert, aber das hört sich bei mir so an, als ob auch die Mobilsparte direkt im Sony-Unternehmen bleibt, und dass sich das auch nicht ändern wird. Ja. Jedenfalls, na gut, ich meine, wie lange kann man in die Zukunft schon gucken? Jedenfalls ist es jetzt nicht geplant, das zu ändern. Ja, ach, muss das jetzt hier sein? Und somit können also die Besitzer von Sony-Geräten jetzt erstmal aufatmen, die Updates werden weiterhin kommen. Die kommen sehr gut momentan, Wahnsinn. Und es werden auch neue Geräte wohl dann kommen. Super. Also, das ist schon mal eine schöne Nachricht, weil es wäre schon schade, wenn Sony jetzt auch noch verschwinden würde. Da hätte man fast gar keine Auswahl mehr von den großen Playern, sage ich mal. Und deswegen finde ich es ganz gut. Nicht so beruhigt können die Windows-User sein, die Windows-Phone-User. Die können, ja, wie das Bild hier schon mal zeigt, mal schon mal anfangen zu beten. Denn es sieht ziemlich schlecht aus. Es sieht so aus, als ob Microsoft nach und nach dieses Windows-Phone fallen lässt. Und wie ich drauf komme, naja, ich bin es eigentlich nicht, der drauf gekommen ist. Aber die Webseite Thread schreibt hier und beruft sich damit auf, ja, die viel zitierten Analysten, ja, und auch in der Associated Press, ja, dass eben Microsoft wohl mit der neuen Führung von diesem Herrn Nadella, ja, ich meine Nutella lese, sagt, also sie werden sich jetzt fokussieren. Und das Problem ist eben, dass Windows Phone ziemlich schlecht im Unternehmen Microsoft dasteht im Moment. Ja. Insgesamt ist Windows Phone sogar in der letzten Zeit gefallen auf einen Marktanteil von 3% weltweit. Das ist halt nicht etwas, was man bei Microsoft als gut empfinden kann. Microsoft als Unternehmen ist da ganz was anderes gewohnt, nämlich den größten Marktanteil in dem Bereich zu haben, wo sie aktiv sind, ja, wie zum Beispiel Windows. Ja. Und da ist die 3%, das ist bei jedem Meeting sozusagen der Tritt in den Hintern. Ja. Und offenbar scheint man da jetzt davon auch ab. Das scheint man davon auch jetzt beeindruckt zu sein und will wohl andere Wege suchen. Das heißt, das Windows Phone, so mit diesem System, das Windows Phone OS, das ist aktuell in Gefahr. Ja, das steht hier auch ziemlich deutlich. Und es könnte durchaus sein, dass sich eben Microsoft auf sowas, auf Dienste anbieten. Beschränkt bei den Smartphones und mit Firmen wie zum Beispiel Cyanogen, die sie ja kräftig schon hier vereingenommen haben, ja, eingenommen haben, würde ich mal sagen, übernommen, ne? Kann man nicht sagen, das wäre dann wieder ein finanzieller Begriff, übernommen haben die natürlich gar nichts, aber Cyanogen setzt ja mit ihrem OS jetzt quasi komplett auf Microsoft-Dienste, hat Google gejust aus seiner Android-Version. Und das ist dann natürlich vielleicht die Richtung, die Microsoft dann einschlägt. Ja. Wundern tut mich das nicht wirklich, weil Microsoft verdient an vielen Android-Handys, die verkauft werden, sehr gutes Geld. Einige Firmen, darunter glaube ich auch HTC, zahlt für jedes einzelne Gerät, das sie verkaufen, an Microsoft eine Gebühr. Das ist natürlich lächerlich, aber Microsoft macht wesentlich mehr Geld mit Android-Geräten als mit dem eigenen System, mit eigenen Windows Phone-Geräten. Und zwar viel mehr. Ja. Und da ist es natürlich dann schon überlegen, wenn man sagt, okay, wir schleusen uns in Android ein, ja, wir bieten alles für Android an, ja, und machen dann dort unser Geld. Als dass wir ständig, ich sag's mal knallhart, Fails produzieren, die mit einem Marktanteil von 3% rumdümpeln. Damit kann Microsoft kein Geld verdienen, ja? Sondern nur Geld verbrennen. Und ja, die Anleger, denen Microsoft verpflichtet ist, die finden das gar nicht mehr witzig. Und deswegen können auch drastische Schritte eben durchaus möglich sein. Ja. Wer denkt, dass es immer so weitergeht, der wird sich absolut täuschen. Denn Microsoft ist ein Unternehmen, wie jedes andere auch, das auf Gewinnen aufgebaut ist. Und mit 3% Marktanteil nach, weiß nicht, wie vielen Jahren jetzt das Windows Phone auf dem Markt ist, damit kann man nichts machen. Und Microsoft hat eigentlich schon länger als üblich sagen wir mal, die Stange gehalten, ja, diesem Ding und die Verluste eben weggesteckt. Aber wie lange sie das dann noch tun, das ist mehr als fraglich. Ja, und es sieht wohl eben jetzt so aus, als ob unmittelbar eine Änderung der gesamten Strategie, was Mobile anbetrifft, auf dem Plan steht. Ja. Könnt ihr euch mal den Artikel in Ruhe durchlesen, ist ziemlich kompliziert geschrieben, aber eins wird ganz klar daraus, da wird sich was tun. Das Flexi-Keyboard ist nun kostenlos und zwar in der Vollversion mit GIF, mit diesem GIF-Keyboard. Naja. Und ist jetzt neu im Webstore, im Play Store erhältlich. Es ist so, die folgen dem Schritt von SwiftKey. Ja, die App ist kostenlos. Weitere Premium-Inhalte kosten dann Geld. Da gibt's eben neue Themes und Erweiterungen, die man eben für diese Tastatur in App kaufen kann. Und damit wollen die dann eben das Geld verdienen. Das scheint bei SwiftKey gut zu klappen. Hoffen wir, dass es für Flexi auch klappt. Leider ist die Tastatur für mich nichts, weil die skaliert nicht gescheit auf dem Tablet. Da wird die Tastatur einfach nur größer. Damit ist natürlich eine normale Bedienung nicht möglich. Da müsste man das Gerät am Tisch legen und dann zu so 10-Fingersystem tippen. Das kann man vergessen. Ich muss mit Daumen tippen können. Das bedeutet, ich brauche mein SwiftKey, ja, wo rechts und links eben getrennte Keyboard-Teile sind. Sonst kann ich das nicht mehr benutzen. Schade, schade, schade. Weil ansonsten gefällt mir Flexi eigentlich ganz gut. Ich hatte das schon mal auf einem Nexus 4 probiert. Da war das richtig schön. Und da hat sich jetzt auch viel, viel getan mit der Texterkennung, mit der Worterkennung. Leider ist immer noch so, wenn ihr in Englisch schreibt, ist das Ding super. Aber wenn ihr auf anderen Sprachen tippt, dann ja, ist die Worterkennung und die Wortvorhersage noch nicht mal annähernd mit der Qualität von SwiftKey zu vergleichen. Leider, leider. Schade. Muss doch mal einer kommen, die das auch für andere Sprachen umsetzen können. Das gibt's doch nicht. Bloatware eindämmen auf dem Asus Zenfone 2 und anderen Geräten. Ich habe hier mal einen kleinen Artikel verlinkt bei Android Central. Die zeigen mal, wie schön man das machen kann. Ich habe es auch schon mehrfach mal erwähnt hier in der Sendung, dass man auch die Apps disablen kann. Wenn man diese nicht mehr braucht, vorher die Daten löschen, Updates deinstallieren und dann eben disablen. Da könnt ihr jede Menge Speicher sparen für von Apps, die ihr gar nicht braucht, die eben die Hersteller draufgeknallt haben. Manche Apps kann man aber nicht disablen, dennoch kann man sie verstecken in dem Launcher. Je nachdem, zum Beispiel beim Zenfone geht das einfach so. Ansonsten Third-Party-Launcher kann man die dann auch verstecken. Dass man die eigens zumindest mal nicht mehr sieht, dann eben alle Daten löschen und dann braucht es eben so wenig wie möglich Speicher. Wie genau das dann abläuft, könnt ihr vielleicht in dem Artikel von androidcentral.com selbst lesen, ist verlinkt in den Shownotes. Das Samsung Galaxy A8 ist auf dem Weg. In China wird es jetzt hier rauskommen am 17. Juli. Das A8, von dem ich auch hoffe, dass es bei uns rauskommt, ist sehr auffällig, was die Ränder betrifft. Die sind nämlich extrem dünn, die Ränder. Also es ist fast das ganze Handy in der Breite her ein Display. Ja. Und das ist, finde ich, sieht nicht nur schön aus, sondern macht auch das Handy insgesamt etwas kleiner. Das muss auch sein. Das ist ein 5,7 Zoll Display. Ja, das ist schon mal nicht schlecht. Ein Snapdragon 615 Octa-Core Prozessor ist drin. 64 Bit. Adreno 405 GPU. 2 GB RAM ist wieder zu schmächtig. Genauso wie der interne Speicher. 16 GB, viel zu wenig. Aber immerhin ist ein Micro-SD-Kartenslot vorhanden, 16-Megapixel-Kamera hinten, 5-Megapixel-Kamera vorne für die Selfies und ein Akku mit 3050 mAh dürfte ausreichend sein. Mit Lollipop wird das Ganze ausgeliefert. Wie gesagt, in China zu einem Preis von 439 Euro, was natürlich auch ganz gut ist. Android Wear und Android Auto. Tja, ein Akkufresser, auf jeden Fall für die Uhr. Das ist interessant, das hat der Phil Nicholson von Android Central rausgefunden. Wenn also er mit einem Auto fährt, mit Android Wear, Uhr angeschaltet und eben das Android Auto in Benutzung, ja, dann ist die Batterie von der Uhr extrem schnell leer, der Akku. Ja. 40% zum Beispiel verliert die Uhr von Phil Nicholson allein schon bei der Fahrt zur Arbeit an Akku. 40%. Das Problem ist, dass es da wohl offenbar Interferenzen gibt zwischen den einzelnen Bluetooth-Geräten. Und da muss man aufpassen. Das ist in der Tat so, dass ja eine Verbindung von der Uhr über Bluetooth zum Handy stattfindet. Da kann ich mir vorstellen, dass es da eben Störungen gibt und dass dann die Uhr permanent versucht, mit dem Handy wieder Verbindung aufzunehmen. Und ich habe das auch schon mal mit der Pebble beobachtet, nur da ist es, da fällt es kaum auf. Ja. da ist es dann halt vielleicht von 7 Tagen ist es dann vielleicht nur 6 Tage der Akku. Ja. Habe ich aber noch nicht ausprobiert, weil es eben nicht auffällt. Aber auf jeden Fall ist es da, wo gibt es da wohl Probleme. Ich denke, dass es eine Softwaregeschichte ist. Das kann durchaus gelöst werden, aber momentan kann man eben nur empfehlen, die Android Wear Uhr auszuschalten, während Android Auto aktiv ist. Dann haut es auch wieder hin mit dem Akku. Entsperren mit den Augen. Ha, nicht schlecht, ne? James Bond lässt grüßen, soll aber gehen. Und zwar gibt es da jetzt ein Alcatel Idol 3 mit einem sogenannten iVerify. Ja, gar nicht schlecht. Schade, dass es das immer wieder so gerätebezogen ist. Das könnte man mit jedem anderen Smartphone auch machen, wenn die Software freigegeben würde. Ja, eigentlich ist es ziemlich schade. Vielleicht kommt die aber auch noch auf den Markt, denn iVerify ist keineswegs etwas, was nur bei Alcatel ist, ja, sondern da gibt es auch sogar eine Demo, da gibt es auch Möglichkeiten, das auf andere Geräte oder aufzuspielen, ja, und zwar nicht nur, um das Gerät zu entsperren, das muss natürlich vom Hersteller implementiert werden, vom Hardwarehersteller, sondern auch zum Beispiel, um Finanztransaktionen zu machen, ja, etc. Das ist also ganz interessant. iBiometrics, und das kann ich mir vorstellen, ist doch ziemlich interessant. Ja, solange nicht das Netzhautprofil gespeichert wird, aber ich befürchte, das könnte durchaus sein. Gameloft, die Traditionssoftware-Schmiede, die viele Android-Apps gemacht hat, die hat jetzt das Studio in New York oder will das Studio in New York City schließen. Ja, alle Mitarbeiter sind entlassen worden. Einfach so, zack, ja, das geht in den USA. Der leitende Programmierer Kevin Chen hat auf Facebook gepostet, seit diesem Morgen nach 15 Jahren und vielen Dutzend Bestsellerspiele, ja, wurde alle Produktion beim Gameloft New York City eingestellt. Alles Entwicklerpersonal, inklusive mir, sind gekündigt. Wow. Also das hat sich nicht angedeutet. Da war irgendwie nach außen nicht viel zu hören, aber da scheint es Probleme zu geben für Gameloft. Wahnsinn. Naja, unverhofft kommt oft, wie man so schön sagt. Google Docs, Sheets und Slides haben ziemlich viele Verbesserungen bekommen. Ja, neue Editierfunktionen. Da sollte man mal reingucken. Ganz besonders interessant finde ich, dass man, ich weiß nicht, ob das jetzt schon dieses Update war, ich hatte das vorher mal probiert, das ging nicht. Bei Google Slides kann man jetzt tatsächlich auch das machen, was ich mir gewünscht habe. Man kann nämlich Bilder einblenden. einbinden in die Slides direkt, ja. Das war vorher so in der Form nicht möglich, ja. Ich weiß nicht, wie gesagt, ob das jetzt bei diesem Update oder schon das Update zuvor war. Ich habe mir das nämlich extra deswegen eigentlich heruntergeladen und habe dann festgestellt, ich kann kein Bild einfügen. Das geht nicht. Ja, das war natürlich schon vollkommen unbrauchbar, dann für Slides zu machen am Tablet oder am Handy. Und jetzt nutze ich das Ganze aber als ja, Sammelnotizordner, weil es eben bessere Textfunktionen hat. Ja, dazu komme ich vielleicht nochmal das nächste Mal und vergleiche mal ein paar Notizprogramme, die das können, und vielleicht auch das Google Slides, was man damit machen kann, obwohl das ja eigentlich so dafür gar nicht gedacht ist, kommt es ganz gut. Oh, Gerücht Huawei Nexus Phone, tja, habe ich ja schon mal angedeutet, ja, kommt im Herbst. Ja, das soll es jetzt soweit sein, zusammen, wie nicht anders zu erwarten, mit dem Android M. Und da gehen Gerüchte um. Klar, man weiß natürlich noch nichts Genaues, dass es zwei Nexus Phones geben wird. Einmal ein 5,7 Zoll Huawei-Gerät, das eben hier rumorte, und dann ein 5,2-Inch-Phone von LG. Und das stimmt auch mit dem überein, was ich erwarte. Nur, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, dass die tatsächlich zeitgleich kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir zuerst mal das 5,2-Zoll-Phone herauskommt, weil ja das Nexus 5 auch schon länger auf dem Markt ist. Und dann erst später, quasi nächstes Jahr, dann das 5,7 Zoll Huawei, um das Nexus 6 abzulösen. Ja. Aber ich kann mich natürlich irren, es kann natürlich sein, dass beides zusammenkommt. Ja, das 5,2 Zoll interessiert mich weniger, aber das 5,7 Zoll schon eher, wobei ich jetzt schon mir wirklich gewünscht, dass es so um die 6,0 ist. Ja, also das ist, naja, aber da bin ich ja ein bisschen eigen. Ne? Wahrscheinlich wird es bei mir doch wieder ein 8,9 Zoll Tablet mit Telefonfunktion, so wie ich es jetzt momentan auch habe. Hab mich daran gewöhnt, richtig zu spielen. Hey. Amazon gegen Google Cast, Inhalte aufs Fire TV schieben. Tja, Google Cast ist ja das, wo man quasi per Knopfdruck eben Inhalte auf ein Google Cast zertifiziertes Gerät schießen kann, ja, bringen kann. Und damit geht es natürlich super einfach. Aber jetzt bietet hier Amazon diesem Google Cast und auch dem AirPlay von Apple ein bisschen Paroli. Es gibt jetzt so eine Flink-Funktion und die API ist jetzt freigegeben, ja, und alle Entwickler von Software können diese API nutzen und in ihre Programme diese Flink-Funktion einfügen. Ja, das finde ich sehr, sehr spannend, sehr, sehr intelligent, das so zu lösen. Das heißt also, jeder App-Anwender, zum Beispiel, sagen wir mal von einem Musikprogramm, kann jetzt so ein Button einbinden, ja, und wenn man da drauf drückt, zack, dann wird der Inhalt auf dieses Fire TV umgeleitet und man kann es dann eben am TV bzw. Stereoanlage dann eben hören und sehen. Finde ich ganz, ganz faszinierend. Das bringt Möglichkeiten mit sich für die App-Entwickler, die man so noch nicht hatte. Es wären sogar meiner Meinung nach möglich, so Dual-Screen Games oder Apps zu nutzen, wo also eben am Display dann was angezeigt wird, falls vorhanden, ja, und was anderes dann am Handy-Display. Ja. Und ich finde, es ist äußerst spannend, und vor allem, weil eben das Fire TV benutzt wird, das ja auch schon eine gewisse Verkaufszahl hat, so dass es möglichst viele Leute dann auch nutzen können. Sehr interessant, und ich hoffe, dass viele App-Entwickler das auch nutzen. Und ja, das wär doch nicht schlecht. Gut, dann komme ich mal zum Community sagen, Chromecast mit Ethernet, das geht jetzt, genau. Der Matt Spike hat mir einen Artikel geschickt für die Chromecast-Nutzer, die keine stabile WLAN-Verbindung haben, oder auch für alle anderen, die einfach eine bessere und schnellere Übertragung wollen. Ja, das ist nämlich wesentlich schneller dann diese Übertragung als über WLAN. Ja, egal, ob ihr 300 Megabit WLAN habt, das kommt niemals an bei euch. Und wenn viele Leute außenrum auch WLAN haben, dann noch nicht mal annähernd 100 Megabit. Noch nicht mal annähernd. Ja. Und gerade wenn man Und wenn man dann das Chromecast betreibt an an einer Stelle, wo vielleicht ein bisschen abgeschirmt ist oder so, dann geht die Datenübertragungsrate noch runter und so, noch weiter runter und so ist vielleicht von eurem 100-Megabit-Anschluss, ja, den ihr über einen Anbieter habt, am Schluss nichts mehr vorhanden und ihr habt ständig Pufferschwierigkeiten und, und. Jetzt gibt es ein kleines Steckernetzteil, wo quasi ein Ethernet-Anschluss dran ist und das Ganze wird mit einem Mini-USB-Stecker verbunden, so dass dann eben hier, und das ist auch sehr interessant zu wissen, dass das geht, über dieses Mini-USB-Teil, das dann hinten an den Chromecast angeschlossen wird, dass da dann eben die Daten übertragen werden können. Welche wiederum über den Ethernet-Anschluss in diese kleine Box gelangen. Also sozusagen ein Adapter von Ethernet auf USB. Perfekt. Ja, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das so überhaupt geht, aber das sieht man mal, wie faszinierend, wie weitsichtig die Entwicklung war damals bei dem Chromecast, wenn man überlegt, wie lange das schon auf dem Markt ist. Da haben die an alle möglichen Sachen gedacht, wie man das dann erweitern kann. Ja. Zum Beispiel auch die Erkennung von dem Gerät, von dem Smartphone ohne Wi-Fi-Verbindung und dass man sich ins Wi-Fi einwählt. Auch das ist faszinierend, meiner Meinung nach. Äußerst abenteuerlich, ja. Ich empfehle euch, lest mal rein, ja, die Verbindungsmöglichkeiten dazu. Das arbeitet nämlich tatsächlich über Sound, ja, unfassbar. Gut, dann gibt es noch was, und zwar eine Empfehlung, ja, ebenfalls von Mats Bike, und zwar Floating Toucher, ja, 260, vom Ancast 260, ja, die App der Woche, da hatte ich Rovers vorgestellt, und es gibt noch was anderes und das nennt sich eben Floating Touch. Also wenn Rovers jetzt nicht so arg zusagt und vielleicht vom Prinzip her aber was anderes sucht, der kann sich das mal anschauen. Floating Toucher ist sehr, sehr interessant. Damit Spike schreibt dazu, nutze ihn momentan zusammen mit dem Apex Launcher. Hab hier nur einen Homescreen und starte meine Apps entweder über die Dock-Verknüpfung oder mit dem Floating Toucher. Vorteil beim Floating Toucher ist, dass er immer dezent im Vordergrund bleibt und wenn man eine App gestartet hat, weitere starten kann, ohne den Umweg über den Homescreen zu gehen. Natürlich kann man den Floating Toucher auch bis ins letzte Detail personalisieren. Ja. Also, sehr interessante Alternative zu Rovers. Ja, das ist dann so ein Kreis, der da dann quasi über der App eingeblendet wird. Und klar, das, wenn man ständig viele verschiedene Apps benutzt und die anderen im Hintergrund haben will, dann ist das natürlich eine super Sache und man spart sich eine Menge Zeit, weil man nicht immer wieder auf den Homescreen zurück muss. Ja, dann komme ich mal so zur App der Woche, ja, damit gleich wieder zum Ende zu kommen. Ja, Digical Calendar and Widgets, das ist die App der Woche, die ich ausgewählt habe. Warum denn das? Ja. Also, ich habe euch ja mal erzählt, dass optisch gesehen der Google-Kalender, der Standard-Google-Kalender momentan das Nonplusultra ist. Das hängt nicht nur mit dem Material Design zusammen, sondern einfach auch deswegen, weil der Bilder einbindet, dort wo er was zum Beispiel mit den Key-Phrases, also mit den Worten, die man eingibt, anfangen kann. Ja, außerdem werden auch Karten eingeblendet, etc. etc. Das machen viele und die meisten anderen an Kalender-Apps eben nicht. Zusätzlich auch die Widgets bei allen Kalender-Apps sind einfach nur erbärmlich, ja, was da angeboten wird. Nämlich mal Transparenzen, nichts Gescheites. Ja. Deswegen gibt es auch Widgets eben speziell für den Google-Kalender. Das ist nämlich auch sowas. Google-Kalender ist gut, wenn man es so benutzt, aber die Widgets sind einfach grausam. Oder das Widget. Es gibt ja gar nichts groß Flexibles. Ja. Ja, aber da gibt es ja Erweiterungen dazu. Okay, gut. Nur hier hat man alles zusammen. Man hat super Widgets, ja, in dieser Kalender-App. Und diese Kalender-App sieht optisch äußerst gut aus. Das Material Design ist schon weitestgehend umgesetzt. Ja, es wird allerdings noch, die gesamte UI wird umgestellt, voll und ganz auf Material Design. Und Man sieht es, es ist sehr, sehr schön. Es hat übrigens auch eine schöne Agenda. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Ich halte nichts von Monatsansichten, ja, wo man so zwei, drei Zeichen vom Termin sieht. Das nützt mir gar nichts. Ich will meine Agenda haben. Und die ist auch sehr, sehr gut gelungen. Auch auf Tablet sieht es gut aus. Wobei da manchmal habe ich das Gefühl, da wird ein bisschen Platz verschwendet. Ja. Das Hinzufügen von Kalendereinträgen ist sehr, sehr schön gemacht und somit hat man dann eine ganz, ganz tolle Kalender-App, die eben auch automatisch, je nachdem, was man für Begriffe angibt, ja, entsprechend Bilder einblendet. Ja. Gibt man zum Beispiel an Lunch with bla bla bla, ja, dann wird eben oben so ein schönes Arrangement von Essen angezeigt, ja. Oder zum Beispiel hier gibt es ein Bild, wo steht Termin in New York, ja. Und dann wird eben die Skyline von New York angezeigt oder hier Rückflug nach Amsterdam, ja, und schon wird eben so eine Stadtansicht bei Nacht von Amsterdam ja, angezeigt. Und genau sowas will ich. Ja, sowas, das wertet den Kalender auf, das sollte noch viel, viel stärker kommen, so dass man das also nicht selbst einbinden muss, sondern dass diese Bilder selbst eingefügt werden. Da kann man nämlich meistens schon mit einem Blick sehen, was anliegt. Da braucht man erst gar nichts mehr zu lesen, sondern man sieht es direkt. Ja. Wunderbar gemacht. Die Apps, die Maps, die man einbinden kann, sind auch wunderbar. Schön übersichtlich. Man kann sich direkt hin navigieren lassen aus dem Kalender heraus. Die Einladungsmanagement-Funktion ist auch sehr, sehr schön, wo man sowohl dann Events, also Termine teilen kann oder auch eben antworten kann auf Einladungen zu Terminen und. Also insgesamt gesehen ist das eine wunderbare Kalender-App. Die einzige, die für mich Google Calendar ablösen könnte. Ja, oder abgelöst hat, sozusagen. Ja, mein Weg ist ziemlich steinig. Ja. Von Google Calendar alt, ja, auf, wie heißt es nochmal, Jorte, ja, war ganz gut, aber immer, das war so langweilig, ja, als ich dann das Material Design vom Calendar gesehen habe, Google Calendar, dann musste ich wieder zum Google Calendar switchen. Und hier jetzt mit dem Programm, jetzt konnte ich eigentlich die 28 Megabyte von Google Calendar runterwerfen, denn diese App hat nur 17 Megabyte, damit viel platzsparender als die Google Kalender App. Und zusätzlich eben die tollen Widgets noch drin. Und aufgemerkt für die Leute, die besonderen Wert auf den Datenschutz legen, es ist möglich, ohne weitere Plugins oder Erweiterungen, ja, hier einen privaten Kalender zu machen, der nicht synchronisiert ist und nur auf diesem Gerät bleibt. Der wird also nie zu Google hochgeladen oder sonst irgendwas, ja, sondern bleibt nur lokal auf dem Gerät. Ja, da braucht ihr keine Tricks oder Zusatzprogramme dazu, sondern das kann dieser Kalender gleich ganz automatisch. Super. Damit sind wir am Ende dieser Woche vom Ancast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Informationen habt, nur her damit. Entschuldigung, Ancast oben der Suche eingeben, ja, auf Google Plus. Und schon findet ihr die Community. Dort könnt ihr alles loswerden, was euch auf dem Herzen liegt. Und dort wird auch diskutiert, hoffentlich. Ja. Und ja, genau, eigentlich war's. Die ganzen Links und Informationen findet ihr wie immer auf uncast.thenetcast.com. Uncast.thenetcast.com. Bitte immer auf die Mehrzahl achten, sonst landet ihr irgendwo anders da. Und damit vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! look at that world.